Das Städtchen Holcon liegt auf der Weizenhochebene von West Kansas. Eine einsame Gegend, die selbst für die anderen Bewohner von Kansas hinter dem Mond liegt. Das Land ist so flach, dass man nach allen Seiten unheimlich weite Ausblicke hat. Pferde, Rinderherden, eine Gruppe von weißen Getreidesilos. Auch Holcon selbst sieht man schon aus großer Ferne. Eine planlose Ansammlung von Gebäuden, durch die quer hindurch die Hauptstrecke der Santa Fe-Eisenbahn verläuft. Bis zu einem bestimmten Tag im November 1959 hatten nur wenige Amerikaner je etwas von dem kleinen Ort gehört. Den 270 Einwohnern, zum größten Teil Farmbesitzer, war das nur recht so. Dann, in den ersten Stunden jenes Novembermorgens, es war ein Sonntag, zerrissen fremde Laute die normalen frühmorgendlichen Geräusche. Kaltblütig. Wahrheitsgemäßer Bericht über einen mehrfachen Mord und seine Folgen. Von Truman Capote. Hörspielbearbeitung Irene Schuck. Dritter Teil. Die Ecke. Der Farmer Herbert Clutter, seine Frau und ihre beiden halbwüchsigen Kinder wurden am frühen Sonntagmorgen, den 15. November, in ihrem Haus ermordet aufgefunden. Sie waren gefesselt, geknebelt und mit einem Gewehr Kaliber 12 durch den Kopf geschossen worden. Der Untersuchungsbehörde gelang es bisher nicht, ein Motiv für dieses Verbrechen zu finden, das Alvin Dewey, Agent des Kansas Bureau of Investigation, als das abscheulichste in der Geschichte des Staates Kansas bezeichnet. Und wenn es doch Raubmord gewesen ist? Einiges spricht doch dafür. Clutters Brieftasche, die geöffnet und leer auf seinem Bett lag. Und Nancys Portemonnaie auf dem Fußboden in der Küche. Jeder wusste, dass Herb eine Abneigung gegen Bargeld hatte. Er besaß keinen Safe und trug nie größere Summen bei sich. Aber am Tag vorher hat er einen Scheck auf $60 eingelöst. Davon müssen mindestens 50 übrig gewesen sein. Niemand wird für $50 vier Menschen töten. Die Mörder, die offenbar äußerst raffiniert vorgegangen waren, hatten so gut wie keine Spuren hinterlassen. Nur einen blutverschmierten Stiefelabdruck mit Katzenpfotenmuster und kaum erkennbare Spuren von Sohlen mit Rautenmuster. Komm schon, Kleiner, wir haben das Ding prima gedreht. Ich bin überrascht, dich das sagen zu hören. Okay. Ich war vielleicht falsch informiert, aber es gibt keinen Anhaltspunkt, der sie zu uns führen könnte. Ich wüsste doch einen. Floyd Wells. Hieß der Kerl nicht so? Der 31-jährige Perry Smith und der 28-jährige Richard Dick Hickok hatten sich vor einem knappen Jahr in der Kansas State Strafanstalt kennengelernt. Floyd Wells war ein Zellengenosse von Dick gewesen. Ich weiß nicht mehr, wie es kam, dass ich von den Clutters erzählte. Wahrscheinlich, als wir über unsere verschiedenen Shops sprachen. Dick war sofort interessiert. Er wollte alles wissen. Jede Kleinigkeit. Über das Haus, die Familie, ob Mr. Clutter einen Safe hätte. Und ich will nicht leugnen, dass ich sagte, ja, er hätte einen. Und da fing Dick davon an, dass er Mr. Clutter umbringen würde. Er und Perry würden hinfahren, das Haus ausplündern und alle Zeugen umlegen. Ich dachte, das wäre bloß Gerede. Es dauerte einige Wochen, bis Floyd Wells sein Wissen an die Polizei weitergab. Dick und Perry waren währenddessen ihrem ursprünglichen Plan gefolgt und nach Mexiko gefahren. Doch als ihnen das Geld ausging, kehrten sie in die Staaten zurück. Wir müssen wieder nach Kansas City. Dick, das ist die glatte Idiotie. Es ist der einzige Ort, wo ich mit heißem Papier operieren kann. Aber die sind doch längst hinter uns her. Ich brauche nur einen Tag. Dann hauen wir ab nach Florida. Warum schlägst du dir die Sache nicht endlich aus dem Kopf? Die können uns nichts anhängen. Und wenn du dich irrst? Du weißt ja, was das bedeutet. Die Ecke. Dick und Perry feierten Weihnachten in Miami. Erst am 30. Dezember wurden sie festgenommen. In Las Vegas, als Perry gerade ein Paket von der Post holte, in dem sich auch zwei Paar Schuhe befanden. Die Sohlen passten genau auf die Fußspuren im Haus der Clutters. Nach zwei Tagen Verhör legte Dick ein Geständnis ab. Perry Smith hat die Clutters ermordet. Perry war es. Ich konnte ihn nicht daran hindern. Er hat sie alle umgebracht. Als Richard Hickok nach seinem dramatischen Geständnis aus dem Vernehmungszimmer geführt wurde, brach er ohnmächtig zusammen. Perry Smith hat bis jetzt weder zugegeben noch geleugnet, an dem Verbrechen beteiligt gewesen zu sein. Die Beamten des KBI werden voraussichtlich noch diese Woche mit den beiden in Garden City eintreffen. Kann ich eine Zigarette haben? Später. Hickok sagt, er hätte Angst gehabt, sie würden ihn auch erschießen. Ja, Perry. Es geht alles auf ihre Kappe. Hickok sagt, sie seien ein geborener Mörder. Vor ein paar Jahren hätten sie in Las Vegas einen Neger mit einer Fahrradkette erschlagen. Ich dachte, das Ganze wäre Bluff. Ich habe nie irgendeinen Nigger umgebracht. Aber ich wusste, wenn Dick jemals auspacken würde, dann würde er die Geschichte erzählen, der harte Bursche. Er hat also Angst vor mir gehabt. Das ist ja lustig. Er weiß nicht, dass ich ihn tatsächlich fast niedergeknallt hätte. Erzählen Sie uns das, Perry. Ich versuche mich zu erinnern, wie es genau gewesen ist. Also mit dem Brief fing alles an. Dick schrieb mir, er hätte ein ganz großes Ding vor. Eine todsichere Sache. Nach meiner Entlassung wäre er mit einem in der Zelle gewesen, der früher bei einem reichen Weizenfarmer in West Kansas gearbeitet hatte. Mr. Clutter hätte immer große Geldbeträge im Haus. Nie weniger als $10,000. Der Plan war, den Safe auszurauben und wenn uns jemand dabei entdeckte, naja, keine Zeugen. Das hat Dick 1000-mal gesagt. Wie viele Leute glaubt er, in dem Haus vorzufinden? Er war sich nicht sicher. Meinte, wir sollten uns auf ein Dutzend gefasst machen. Ja. Mir ging es auch so. Schien mir ein bisschen viel. Aber Dick sagte, das wäre eine Kleinigkeit. Wir gehen da rein und bekleistern die Wände mit Grütze. Ich muss zugeben, ich habe ihm vertraut. Er kam mir so verdammt männlich vor. Aber ich hoffte, es ging ohne Gewalt. Deshalb schlug ich vor, uns zu maskieren. Wann sind Sie losgefahren? Ungefähr um 1 Uhr mittags. Das Messer und das Gewehr hatte Dick von zu Hause mitgebracht. Als wir an einem katholischen Krankenhaus vorbeikamen, überredete ich ihn, hineinzugehen, um den Nonnen schwarze Strümpfe abzukaufen. Aber er hat bloß so getan. Sagte, es wäre eine Schnapsidee. Und so fuhren wir weiter. Irgendwann wurde ich schläfrig und als ich aufwachte, kamen wir nach Garden City. Wann war das? Um Mitternacht. Dick meinte, es wären noch 7 Meilen bis Holcomb. Und plötzlich sagte er, das muss es sein. Das muss es sein. Wir fuhren langsam und schalteten die Lichter aus. Der Mond war hell genug, Vollmond. Dick sagte, guck dir das an, die Scheunen, das Haus. Der Bursche hat Geld, kannst dich drauf verlassen. Kannst dich drauf verlassen. Plötzlich ging ein Licht an. Nicht im Haupthaus, sondern ungefähr 100 Meter links. Dick sagte, es wäre das Haus des Lohnarbeiters. Sie haben doch von einem Zeugen gesprochen, Mr. Dewey. Meinen Sie den? Nein. Wie sind Sie in das Haus reingekommen? Durch eine Seitentür. Sie war nicht verschlossen, führte in Mr. Clutters Büro. Der Safe sollte in der Wand direkt hinter dem Schreibtisch sein, aber wir konnten ihn nicht finden. Bei jedem Schritt, den wir taten, gab es einen fürchterlichen Lärm. Im Flur hörten wir die Stimme eines Mannes. Liebling, bist du's? Liebling, bist du's? Als Dick fragte, sind Sie Mr. Clutter? Sagte der Mann sehr höflich, wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Was wollen Sie hier? Dick sagte, wir würden gern mit Ihnen sprechen, Sir, in Ihrem Büro. Dort knipsten wir dann das Licht an. Ich glaube, es war ein ziemlicher Schock für ihn, als er uns sah. Er sagte, er hätte keinen Safe. Und ich wusste sofort, dass das stimmte. Aber Dick schrie ihn an. Lügen Sie nicht, Sie Hund! Lügen Sie nicht, Sie Hund! Und setzte ihm das Messer auf die Brust. Mr. Clutter blieb ganz ruhig. Obwohl man sah, dass er Angst hatte. Es tut mir leid, ich habe wirklich keinen Safe. Dick durchsuchte seine Brieftasche. $30. Mr. Clutter erklärte uns, dass er eine Abneigung gegen Bargeld hatte und bot uns an, einen Scheck auszuschreiben. Aber Dick geriet bloß in Wut. Wofür halten Sie uns eigentlich? Für Idioten? Fragte ihn, ob seine Frau Geld hätte. Mr. Clutter bat uns verzweifelt, sie in Ruhe zu lassen. Sie sei nicht gesund. Aber Dick bestand darauf, nach oben zu gehen. Sie war eine zarte Person. Hatte ein langes, weißes Nachthemd an. Als sie uns sah, fing sie sofort an zu weinen. Bitte nicht weinen, Liebling. Du brauchst keine Angst. Mr. Clutter streichelte ihre Hand und sagte, bitte nicht weinen, Liebling. Sie glauben, wir hätten im Haus einen Safe. Dick hob die Hand, als wollte er ihm ins Gesicht schlagen. Ich machte ihm ein Zeichen, mit auf den Flur zu kommen. Diese Leute sagen die Wahrheit. Wenn einer gelogen hat, dann dein Floyd Wells. Also lass uns schleunigst abhauen. Aber er hatte nicht den Mut, sich das einzugestehen. Dass diese Leute ihm ausgeliefert waren, machte ihn ganz wild. Er sagte, wir fesseln sie. Und wenn wir den Safe gefunden haben, schneiden wir ihm die Kehle durch. Abknallen macht zu viel Krach. Von jetzt an wird die Sache etwas kompliziert. Ach ja, ich nahm einen Stuhl und stellte ihn ins Badezimmer, damit sich Mrs. Clutter setzen konnte. Bitte tun Sie uns nichts. Bitte tun Sie den Kindern nichts. Bitte. Dann schlossen wir sie und ihren Mann ein. Wir gingen zum Zimmer des Jungen. Er lag regungslos auf seinem Bett, als könnte er sich vor Angst nicht bewegen. Dick sagte, er solle aufstehen, schlug ihn und zerrte ihn aus dem Bett. Gerade als wir ihn zu den anderen gesperrt hatten, kam das Mädchen aus ihrem Zimmer. Meine Güte, was ist denn hier los? Sie versuchte los? Zu lächeln, meinte, soll das ein Ulk sein? Meine Güte, was ist denn hier los? Soll das ein Ulk sein? Aber ich glaube, in Wirklichkeit fand sie es nicht so ulkig. Dann stand Dick vor dem Badezimmer Wache und ich kundschaftete das Haus aus. Im Zimmer des Mädchens fand ich eine winzige Geldbörse, darin einen Silberdollar, der mir aus der Hand fiel und unter einen Stuhl rollte. Ich musste mich niederknien. Es kotzte mich an. Dick und sein Gerede von dem Safe eines reichen Mannes und ich lag auf dem Bauch, um einem Kind einen Silberdollar zu stehlen. Ich machte mich über das Zimmer des Jungen her. Kein einziger Cent, nur ein kleines Kofferradio, das ich nach draußen zum Wagen brachte. Ich dachte, warum haust du nicht ab? Aber wie soll ich es erklären? Es war, als wäre ich selbst nicht beteiligt, als wäre das Ganze eine Geschichte, die ich las. Und ich wollte das Ende wissen. Ich ging wieder ins Haus. Und dann, ja, dann fesselten wir sie. Als ersten Mr. Clutter. Ich ließ ihn vor mir die Treppe runtergehen, bis in den Keller. Er hat sich nicht gewehrt? Nein. Hickok blieb oben, als Wache. Ja. Ich brachte Mr. Clutter in den Heizungskeller. Da war ein großer Pappkarton für eine Matratze. Es ging mir irgendwie gegen den Strich zu verlangen, dass er sich auf den kalten Fußboden legte. Ja. Ich band seine Füße zusammen und fesselte dann seine Hände an die Füße. Ich fragte ihn, ob es zu fest wäre. Ist das zu fest? Und er sagte, nein, aber wir möchten doch bitte seine Frau in Ruhe lassen. Sie wäre schon seit Jahren krank und gerade ein wenig auf dem Weg der Besserung. Irgendwie musste ich darüber lachen. Ich brachte den Jungen in den Keller, in das Spielzimmer, wo eine Couch stand. Ich band den Strick so um seinen Hals, dass er sich selbst erdrosseln würde, wenn er versuchte, sich zu befreien. Als ich den Raum verlassen wollte, hatte er einen Hustenanfall und so stopfte ich ein Kissen hinter seinen Kopf. Sie hatten ihn noch nicht den Mund verklebt? Nein. Erst fesselte ich die beiden Frauen in ihren Schlafzimmern. Mrs. Clutter weinte noch immer und fragte mich nach Dick. Sie traute ihm nicht. Ich musste ihr versprechen, ihn davon abzuhalten, jemandem was anzutun. Ich glaube, sie meinte hauptsächlich ihre Tochter. Tatsächlich fand ich ihn bei dem Mädchen. Ich schickte ihn weg, sagte ihm, er solle nach dem Safe suchen. Und als ich sie gefesselt hatte, zog ich die Decke über sie. Meine Beine brannten inzwischen wie Feuer nach all dem Treppensteigen. Ich setzte mich, fragte Nancy, ob sie einen Freund hätte. Hast du einen Freund? Sie nahm sich sehr zusammen, versuchte freundlich zu sein. Wirklich ein nettes, sehr hübsches Mädchen. Überhaupt nicht verdorben oder so. Ich möchte Kunst und Musik. Sie erzählte mir, dass sie auf die Universität wollte, um Kunst und Musik zu studieren. Ich erwähnte, dass meine Mutter Meisterin im Rodeo-Reiten gewesen ist. Und die ganze Zeit hörten wir, wie der Verrückte das Haus auf den Kopf stellte. Wann haben Sie das mit dem Heftpflaster gemacht? Gleich darauf. Bei Mrs. Clutter fingen wir an. Dick wickelte das Pflaster um ihren Kopf wie bei einer Mumie. Er fragte sie, warum weinen Sie dann immer noch? Es tut Ihnen doch niemand was. Wie wir über den Flur zu Nancys Zimmer gehen, sagt er zu mir, Die Kleine lege ich jetzt aufs Kreuz. Aber zuerst musst du mich umbringen. Und ich zu ihm, aber zuerst musst du mich umbringen. Gott, wie ich das hasse, wenn sich einer sexuell nicht beherrschen kann. Es widert mich an. Ich sagte, du lässt das Mädchen in Ruhe, sonst kriegst du es mit mir zu tun. Es ärgerte ihn höllisch, aber er wusste, dass jetzt nicht die richtige Zeit für eine Schlägerei war. So kam es, dass wir ihr nicht mal den Mund verklebt haben. Ich wette, er hat nichts davon erzählt. Nein, das hat er nicht. Klar. Und dann? Wir haben den beiden Männern den Mund verklebt. Kurz bevor ich damit anfing, fragte mich Mr. Clutter, und das waren seine letzten Worte, wie es seiner Frau ginge, und ich sagte, gut, sie wäre schon am Einschlafen. Am Morgen würde ihnen sicher alles wie ein Traum vorkommen. Ich meinte das ernst. Ich hatte nicht vor, ihm was anzutun. Ich fand, dass er ein sehr netter und gebildeter Mann war. Ein stiller Mann. Bis zu dem Moment, wo ich ihm die Kehle durchschnitt. Warten Sie, ich erzähle es nicht in der richtigen Reihenfolge. Erst zogen Dick und ich uns in eine Ecke zurück, um die Sache noch einmal durchzusprechen. Inzwischen war unser Verhältnis nämlich ziemlich gespannt. Mir drehte sich der Magen um bei dem Gedanken, dass ich ihn hatte bewundern können. Ich sagte, also los jetzt, Dick. Also los jetzt, Dick. Wenn wir sie am Leben lassen, dann brummen sie uns mindestens 10 Jahre auf. Hast du jetzt Bedenken? Aber ich meinte es nicht so. Ich wollte ihn bloß zwingen, Farbe zu bekennen. Er sollte zugeben, dass er ein Feigling und alles nur Angeberei gewesen war. Verstehen Sie? Eine persönliche Auseinandersetzung zwischen mir und Dick, weiter nichts. Ich kniete mich neben Mr. Clutter. Ich dachte an diesen verdammten Silberdollar. Ich widerte alles an. Und diese Schmerzen in den Beinen. Ich merkte erst, was ich getan hatte, als ich das Gurgeln hörte. Die Schreie unter Wasser. Ich gab Dick das Messer. Ich sagte, mach ihn fertig, dann fühlst du dich wohler. Aber Mr. Clutter hatte Kraft wie 10. Er war schon halb aus den Fesseln raus. Komm schon, lass uns hier abhauen. Dick drehte durch, wollte abhauen, aber ich ließ ihn nicht. Ich sagte ihm, er soll den Mann mit der Taschenlampe anleuchten. Clutter wäre sowieso draufgegangen. Aber so konnte ich ihn nicht da liegen lassen. Und dann legte ich das Gewehr auf ihn an. Es war wie eine Explosion. Herr Gott, ich habe nie begriffen, wieso das kein Mensch gehört hat. Dick machte sich auf die Suche nach der Patronenhülse. Dann gingen wir zu dem Jungen. Wieder hielt Dick mit der Taschenlampe auf seinen Kopf. Und ich schoss. Als wir zu dem Mädchen kamen, flehte sie uns an. Nein! Oh nein, nein, bitte. Oh bitte, nein, bitte. Nein! Immer wieder. Ich gab Dick das Gewehr. Nein. Ich konnte nicht mehr. Bitte, nein. Er legte an und sie drehte das Gesicht zur Wand. Bei Mrs. Clutter war es wieder Dick, der schoss. Er musste unter das Bett kriechen, um die Patronenhülse zu finden. Dann gingen wir nach unten ins Büro. Wir lugten durch die Jalousien, ob jemand zu sehen war. Und in diesem Moment, kurz bevor wir zum Wagen rannten, kam mir der Gedanke, Dick umzulegen. Ich weiß nicht, was mich davon abhielt. Weiß Gott, ich hätte es tun sollen. Zwei Autos jagten mit großer Geschwindigkeit auf der Überlandstraße durch Arizona. Dewey mit Perry Smith im vorderen Wagen. Kann ich eine Zigarette haben? Später. Dewey empfand noch immer Trauer und eine tiefe Müdigkeit. Er wusste zwar jetzt, was in jener Nacht geschehen war. Beide Geständnisse stimmten bis auf einen Punkt überein. Hickok behauptete, Smith hätte alle 4 umgebracht. während Smith beteuerte, Hickok hätte die beiden Frauen getötet. Aber in dem Ganzen war kein Sinn zu erkennen. Das Verbrechen war ein psychologischer Unfall. Ein Akt, der mit den Opfern im Grunde nichts zu tun hatte. Am Nachmittag des 6. Januar 1960 versammelten sich mehrere hundert Menschen vor dem Gerichtsgebäude von Garden City. Die Presse befürchtete einen Fall von Lynchjustiz bei der Ankunft der Mörder. Auch der Sheriff machte sich Sorgen. Mein Mann dachte, es könnte sich jemand über die beiden hermachen. Deshalb war ich ziemlich aufgeregt, als ich die zwei Autos kommen sah und all die Zeitungsleute, die auf sie zurannten. Aber inzwischen war es schon ziemlich dunkel und bitterkalt, sodass die meisten nach Hause gegangen waren. Die, die noch da waren, sagten keinen Ton, starrten die beiden jungen Männer, die wie Gespenster aussahen, bloß an. Unser Gefängnis hier im Gerichtsgebäude hat 6 Zellen, von denen die 6. für weibliche Gefangene reserviert ist und fast schon im Bereich der Sheriffswohnung liegt, also unmittelbar neben meiner Küche. Soweit ich weiß, war Perry Smith der erste männliche Gefangene, der jemals in der Frauenzelle untergebracht wurde. Als ich ihm das Essen brachte, sagte er, er hätte keinen Hunger. Ich habe keinen Hunger. Er stand mit dem Rücken zu mir, sah aus dem Fenster. Ich fragte ihn nach seiner Leibspeise. Er drehte sich um, sah mich misstrauisch an, ob ich mich vielleicht über ihn lustig machte. Dann erzählte er mir etwas über einen Film, in dem ein Mann von einer Menge in Stücke gerissen wird. Brauchst keine Angst zu haben. Ich tu dir nichts. Die Zweige einer Ulme streiften das Fenster der Frauenzelle. In den nächsten 2 Monaten gelang es Perry, ein Eichhörnchen durchs Gitter zu locken. Ansonsten vertrieb er sich die Zeit damit, sich mehrmals am Tag die Zähne zu putzen oder zu duschen. Auch seine Zelle hielt er penibel sauber. Den größten Teil des Tages jedoch zeichnete er und machte sich tagebuchartige Notizen. Donnerstag, den 7. Januar. Dewey war hier, brachte eine Stange Zigaretten. Auch die getippte Fassung meiner Aussage, die ich unterschreiben sollte. Ich lehnte ab. Ich habe gelogen, als ich gesagt habe, Dick hätte die beiden Frauen umgebracht. Ich wollte es ihm bloß heimzahlen, dass er ein solcher Feigling gewesen ist. Ohne ihn wäre das alles nie passiert. Aber seine Mutter tut mir leid. Sie ist eine herzensgute Person. Vielleicht ist es ein Trost für sie zu wissen, dass Dick nicht geschossen hat. Dewey glaubte ihm nicht recht. Jedenfalls nicht so weit, dass er eine Korrektur der Aussage zugelassen hätte. Wir brauchen sein Geständnis nicht als Beweis. Wir haben genug, um die beiden 10-mal an den Galgen zu bringen. Im Haus der Hickoks hatten die Kriminalbeamten die beiden Mordwaffen sichergestellt. Auch die Geschosshülsen, die Reste an Nylonseil und Heftpflaster waren gefunden worden. Nachdem Perry ausgesagt hatte, wo sie die Sachen in der Mordnacht vergraben hatten. Freitag, 15. Januar. Die Frau des Sheriffs hatte das Radio in ihrer Küche an. Ich hörte jemand sagen, dass der Staatsanwalt Todesstrafe beantragen wird. Es schneit wie verrückt. Träumte letzte Nacht, ich wäre mit Dad in Alaska. Wachte in einer Lache von kaltem Urin auf. Sonntag, 31. Januar. Dicks Vater war hier, um Dick zu besuchen. Begrüßte ihn, als er an der Zellentür vorbeikam. Er ging aber weiter. Könnte mich auch nicht gehört haben. Mr. Hickok blieb 3 Stunden bei seinem Sohn. Während er auf dem Bahnhof auf seinen Zug wartete, erzählte er einem Reporter. Ich kann Ihnen nur sagen, es ist alles ganz anders. Die Jungs sind da nicht hingefahren mit der Absicht zu morden. Mein Junge jedenfalls nicht. Er ist kein Engel, ich weiß. Aber er hat keinen schlechten Kern. Anders bei Perry Smith. Dick sagte mir, er hätte gar nicht mitgekriegt, dass sich der plötzlich über den Mann hergemacht hat und ihm die Kehle durchschnitt. Aber so wie es jetzt steht, hat er keine Chance. Man wird sie beide aufhängen. Donnerstag, 11. Februar. Habe viel an Dick gedacht. Wünsche mir am meisten, mit ihm reden zu dürfen. Fühle mich allein mit mir selbst. Wie einer, der eine ansteckende Krankheit hat. Kennt ihr den? Bück dich, Fee. Wunsch ist Wunsch. Dicks Zelle hatte kein Fenster. Er konnte nur auf den Flur und zu den Zellen gegenüber sehen. Dafür war er nicht isoliert. Äußerlich wirkte er ungewöhnlich sorglos. Nachts, wenn alle schliefen, arbeitete er daran, aus einem Stück Holz und einem dicken Draht eine Waffe herzustellen. Donnerstag, 10. März. Sheriff unternahm eine Razzia, durchsuchte alle Zellen und fand unter Dicks Matratze eine Klinge. Musste lächeln. Auch Perry entwickelte Fluchtpläne. Die meiste Zeit träumte er jedoch von Selbstmord und dass ihn der gelbe Vogel wie ein rächender Engel in den Himmel hob. Der Prozessbeginn war auf den 22. März 1960 festgesetzt worden. Sorgen Sie gefälligst dafür, dass die Verhandlung an einen anderen Ort verlegt wird. In dieser verdammten Stadt wollen uns doch alle am Galgen sehen. Die Leute haben in Kansas überall die gleiche Einstellung. Ich denke, in Garden City sind wir sogar am besten dran. Und die meisten Geistlichen predigen gegen die Todesstrafe. Sogar der Pfarrer der Clutters. Na, wenn Sie sich da mal nicht täuschen. Mr. Harrison, der Pflichtverteidiger von Dick, beantragte bei Richter Tate eine eingehende psychiatrische Untersuchung der Angeklagten. Wir haben in unserer Stadt keine qualifizierten Psychiater, aber im staatlichen Krankenhaus in Larned gibt es eine ausgezeichnete Abteilung. Mr. Green, möchten Sie sich im Namen der Staatsanwaltschaft zu dem Antrag äußern? Oh ja. Wir führen in diesem County jedes Jahr solche Untersuchungen auf Prozessfähigkeit durch und ziehen dabei niemals Ärzte aus psychiatrischen Institutionen hinzu. Das machen unsere hiesigen Ärzte. Es ist nicht schwer herauszufinden, ob einer schwachsinnig oder blödsinnig ist. Vor allem gibt es keine gesetzliche Bestimmung, dass die Ärzte dafür besonders qualifiziert sein müssten. Richter Tate tat, was gesetzlich vorgeschrieben war, indem er drei Ärzte aus Garden City beauftragte. Sie brauchten nur eine Stunde, um zu dem Urteil zu kommen, dass keiner der Gefangenen geistig gestört sei. Wie wollen Sie das festgestellt haben? Sie haben sich ja bloß ein bisschen mit uns unterhalten. Dicks Anwalt konnte einen der Psychiater aus Larned dafür gewinnen, nach Garden City zu kommen und sich ohne Bezahlung mit den Angeklagten zu befassen. Als nächstes möchte ich Mr. Hamilton bitten, in den Zeugenstand zu kommen. Meine Mutter war immer betrunken und nicht in der Lage, für uns zu sorgen. Sagen Sie uns bitte, in welchem Noch am ersten Verhandlungstag, während der Wahl der Geschworenen, schrieben die beiden Angeklagten an dem Lebenslauf, den sie für den Psychiater anfertigen sollten. Nach meinem Unfall lag ich mit schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus. Es gab niemanden, der mir beibrachte, was Recht und was Unrecht war. Ich erinnere mich noch an ein Heim, in das ich geschickt wurde. Ich war krank und machte immer das Bett nass. Die Heimleiterin kam mitten in der Nacht, riss die Decken zurück und schlug mich furchtbar mit einem breiten Ledergürtel. Jede Nacht war ein Albtraum. Perry schrieb hastig, ohne sich um das Geschehen im Gerichtssaal zu kümmern. Dick hingegen starrte immer wieder mit sichtlichem Unbehagen in das Gesicht des Richters. Bitte alle Geschworenen, sich morgen pünktlich um 9 Uhr hier einzufinden. Aber auch sein Lebenslauf war fertig, als sich das Gericht vertagte. Eine Sache im Zusammenhang mit dem Clutter-Fall habe ich Ihnen noch nicht erzählt. Ich wusste, dass ein Mädchen in dem Haus sein würde, bevor ich losfuhr. Und ich glaube, ich hatte gar nicht in erster Linie die Absicht, das Geld zu stehlen, sondern das Mädchen zu vergewaltigen. Am nächsten Tag um 9 Uhr begann die Hauptverhandlung. Zum ersten Mal war die Öffentlichkeit zugelassen. Der Gerichtssaal reichte bei weitem nicht aus für die Menge, die gekommen war. Die besten Plätze waren für Presseleute und besondere Zeugen wie Hickoks Eltern reserviert. Hiermit erkläre ich die Verhandlung in den Mordfällen Familie Herbert Clutter für eröffnet. Während der Staatsanwalt die Zeugin Susan Kidwell befragte, die die Leichen gefunden hatte, saßen Hickok und Smith gelangweilt und kaugummikauend da. Ich schwöre, dass ich die Wahrheit sage. Das änderte sich, als Floyd Wells den Zeugenstand betrat. Hickok murmelte leise Flüche und Smith starrte den Mann feindselig an, dessen Aussage zu ihrer Verhaftung geführt hatte. Obwohl Mr. Hickok Sie detailliert in seine Mordpläne einweihte, haben Sie nicht versucht, ihn daran zu hindern. Mr. Fleming, der Pflichtverteidiger von Perry Smith, versuchte den Zeugen moralisch verantwortlich zu machen für die Tat. Haben Sie vielleicht in irgendeiner Weise von dem schrecklichen Verbrechen profitiert? Aber nein, ich sagte bereits, dass ich Hickok einfach nicht geglaubt habe. Erst nach mehreren Wochen teilten Sie den Behörden mit, was Sie wussten. Haben Sie vielleicht gewartet, bis eine Belohnung ausgesetzt wurde? In welcher Form ist Ihnen Straffreiheit zugesichert worden für den Fall, dass Sie hier aussagen? Ich erhebe Einspruch gegen diese Formulierung. Niemandem ist in irgendeiner Form Straffreiheit zugesichert worden. Dem Einspruch wurde stattgegeben und der Zeuge entlassen. Das Schwein. Wenn hier jemand gehängt werden sollte, dann der. Mr. Hickok! Als vernichtendster Zeuge der Anklage erwies sich Alvin Dewey. Seine Aussage war die erste öffentliche Bekanntgabe des genauen Ablaufs der Ereignisse. Sie machte Schlagzeilen in der Presse und schockierte die Zuhörer. Auch Dick. Einen Vorfall, den Smith mir erzählt hat, habe ich noch nicht erwähnt. Nachdem sie die Familie Clutter geknebelt hatten, sagte Hickok, dass er jetzt Nancy Clutter vergewaltigen würde. Ich kann es einfach nicht fassen. All das Gerede, was Dick für ein schrecklicher Kerl ist. Er war das gutartigste Kind von der Welt. Wissen Sie, wir haben von den Leuten ja nie ein böses Wort zu hören bekommen. Nicht einmal hier in der Stadt. Trotzdem glaube ich, sie geben meiner Erziehung die Schuld. Aber ich weiß wirklich nicht, was es gewesen sein könnte. Wir sind einfache Leute, leben genau wie die meisten auch. Das Gericht hatte sich über das Wochenende vertagt. Die Beweisaufnahme der Anklage war abgeschlossen. Viele, die den Prozess verfolgten, waren verblüfft über das Erscheinen des jungen Ingenieurs Donald Cullivan, der mit Perry Smith bei der Army gewesen war. Perrys Anwalt hatte mir geschrieben, ob ich als Zeuge zu seiner Person aussagen wollte. Ich hätte es nicht über mich gebracht, abzulehnen. Schließlich hatte ich Perry ja zuvor in einem Brief meine Freundschaft und Hilfe angeboten. Wissen Sie, alle Menschen können durch die Gnade Gottes gerettet werden. Der Sheriff und seine Frau luden Cullivan ein, am Sonntag mit dem Gefangenen in seiner Zelle zu essen. Perry schien sich mehr für die Zusammenstellung des Menüs als für den Ausgang des Prozesses zu interessieren. Junge, Junge, das ist ja ein prächtiges Mahl. Mrs. Meyer ist eine tolle Köchin. Ich habe 15 Pfund zugenommen, seit ich hier bin. Über seine Tat sprach er ganz offen mit Cullivan. Weißt du, ich habe sie tatsächlich alle umgebracht. Dewey hat das so dargestellt, als hätte ich es nur Mrs. Hickok zuliebe gesagt. Aber Dick hätte das gar nicht fertiggebracht. Nur streunende Hunde totfahren, das kann er. Aber warum? Ich weiß selbst nicht, warum ich es gemacht habe. Ich hatte eine Mordswut auf Dick. Aber es war nicht wegen ihm. Und mit den Clutters hatte es auch nichts zu tun. Sie haben mir nie was zuleide getan. So wie die anderen. All die anderen, die mich mein Leben lang gequält haben. Vielleicht waren es eben die Clutters, die dafür büßen mussten. Bereust du es denn? Nicht ein bisschen. Eine halbe Stunde danach machte Dick schon seine dreckigen Witze und ich lachte darüber. Aber Perry, niemand kann so ohne Gewissen und Mitgefühl sein. Schau sie dir an. All die guten Leute von Kansas wollen mich töten. Und der Henker freut sich schon auf seine Arbeit. Es ist leicht zu töten. Verdammt viel leichter, als einen gefälschten Scheck an den Mann zu bringen. Ich kannte die Clutters doch gerade mal eine Stunde. Es war wie auf einem Schießstand, wo man auf Scheiben schießt. Ich werde für dich beten. Mensch, Don, du hast für mich mehr getan als das, was du Gott nennst, jemals für mich tun wird. Die Verhandlung wurde am Montagmorgen wieder aufgenommen. Nach nur 90 Minuten war die Beweisaufnahme der Verteidigung abgeschlossen. Die Angeklagten verzichteten darauf, in eigener Sache auszusagen. Und so kam die Frage, ob Hickok oder Smith der eigentliche Mörder war, nicht zur Sprache. Auch Dr. Jones, der Psychiater aus Larned, befand sich nur wenige Minuten im Zeugenstand. Sind Sie zu einem Ergebnis gekommen, ob Richard Hickok zum Zeitpunkt des Verbrechens zwischen Recht und Unrecht unterscheiden konnte? In Kansas galt der Beschuldigte bereits als geistig zurechnungsfähig, wenn er sich über das gesetzwidrige Wesen seiner Tat im Klaren war. Ich glaube, dass Mr. Hickok nach den üblichen Maßstäben imstande war, zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden. Können Sie diese Antwort näher begründen? Einspruch, Euer Ehren. Der Herr Verteidiger weiß sehr wohl, dass das Gesetz lediglich ein Ja oder Nein als Antwort zulässt. Keine Begründungen oder Abstufungen. Dem Einspruch wird stattgegeben. Hätte Dr. Jones seinen Standpunkt begründen dürfen, dann hätte er gesagt: 1950 erlitt Richard Hickok eine schwere Kopfverletzung mit mehrstündiger Bewusstlosigkeit. Sein asoziales Verhalten fällt zum überwiegenden Teil in die Zeit nach diesem Unfall. Die Möglichkeit einer organischen Hirnverletzung sollte durch entsprechende Untersuchungen ausgeschlossen werden. Psychisch gibt es bei ihm Anzeichen einer abnormen Affektivität. Schwerer als anderen fällt es ihm, Gefühle des Versagens zu ertragen. Seine Selbstachtung ist sehr gering. Er fühlt sich anderen unterlegen, auch in sexueller Hinsicht. Er ist unfähig, menschliche Bindungen aufrechtzuerhalten. Alles in allem lassen sich bei ihm die typischen Anzeichen für eine schwere charakterliche Störung feststellen. Überraschenderweise hatte sich Dr. Jones über Perry Smith kein Urteil bilden können. Können Sie begründen, wieso Sie zu keiner Meinung gekommen sind? Einspruch. Der Mann hat keine Meinung, das genügt. Stattgegeben. Hätte man ihn zu Wort kommen lassen, dann hätte er gesagt: Bei Perry Smith sind deutliche Anzeichen einer schweren geistigen Störung feststellbar. Seine Kindheit war geprägt von Brutalität und Mangel an Fürsorge. Manche seiner Charakterzüge sind ausgesprochen pathologisch. Seine Einstellung zur Umwelt ist paranoid. Er ist überempfindlich gegen Kritik, in hohem Grade misstrauisch, fühlt sich ständig verfolgt und ungerecht behandelt. Er ist außerstande, seine heftigen Wutanfälle zu kontrollieren. Enge gefühlsmäßige Bindungen hat er kaum gehabt. Zeitweise ist er auf abnorme Weise emotional unbeteiligt. Für eine exakte psychiatrische Diagnose wären weitere Untersuchungen notwendig. Sein derzeitiges Persönlichkeitsverhalten kommt einer paranoid-schizophrenen Reaktion sehr nahe. Am letzten Tag des Prozesses wurden die drei Schlussplädoyers gehalten. Der Mensch ist kein Tier. Er lebt im Fleisch. Aber er hat eine Seele, die unsterblich ist. Ich glaube, dass die Vernichtung menschlichen Lebens ein Unrecht ist. Und dann tut es genau das, was es verbietet. Der Staat hat kein Recht, die Todesstrafe zu verhängen. Und Sie, meine Herren, sind hier, dieses Gesetz zu erfüllen. Vier Ihrer Mitbürger wurden wie Schweine in einem Schlachthaus niedergemetzelt. Erst Staatsanwalt Green rüttelte die Geschworenen aus ihrer Lethargie auf. Nicht aus Rache oder Hass, sondern aus Geldgier für $50 Beute. Was also werden Sie tun, meine Herren? Was haben Sie mit diesen Kerlen vor, die einen Mann an Händen und Füßen fesseln, ihm die Kehle durchschneiden und sein Gehirn verspritzen? Werden Sie diese Männer zurückschicken in die Strafanstalt und das Risiko auf sich nehmen, dass sie ausbrechen? Ihre eigene Familie könnte Ihr nächstes Opfer sein. Ich sage Ihnen, einige der furchtbarsten Verbrechen geschehen nur, weil eine Gesellschaft von weichherzigen Geschworenen ihre Pflicht nicht getan hat. Nach 40 Minuten Beratung kehrten die Geschworenen zurück. Sie haben eine mutige Entscheidung gefällt. Das Urteil: 4-mal Todesstrafe für Smith und Hickok. Keine weichherzigen Geschworenen, was? In der Zeitung erschien ein Foto der Todeskandidaten mit der Überschrift: Ihr letztes Lachen. An dem Nachmittag habe ich mich in der Küche eingeschlossen, damit Perry mich nicht zu sehen kriegte. Dann hörte ich ihn weinen. Er weinte wie ein Kind. Ich ging zu ihm. Er wollte, dass ich seine Hand halte und sagte nur: Ich schäme mich, ich kann gar nicht sagen, wie. Am nächsten Tag sprach er kaum ein Wort mit mir. Er hasste die ganze Welt. Aber als sie kamen, um ihn in die Strafanstalt zu bringen, da bedankte er sich bei mir und gab mir ein Foto von sich als 16-jähriger Junge. Am schlimmsten war es, als wir uns dann verabschieden mussten. Ich wusste ja, wohin er ging und was mit ihm passieren würde. Die Kansas State Strafanstalt für Männer ist über 100 Jahre alt. Im südlichen Sektor steht ein kleines, zweistöckiges Haus, das wie ein Sarg aussieht. Im unteren Stock, von den Gefangenen Loch genannt, befindet sich der Isolierblock. In den oberen Stock gelangt man über eine eiserne Wendeltreppe. Dort ist der Todesgang. 12 Zellen, jede 6 Quadratmeter groß. Eine Pritsche, eine Toilette, ein Waschbecken. Und eine Glühbirne, die Tag und Nacht brennt. In den Backsteinmauern nisten Tauben. Aus den kleinen, vergitterten Fenstern können die Gefangenen auf ein Stück Gefängnismauer sehen, mit einer darin eingelassenen Eisentür. Sie führt in eine Art Abstellraum. Dort, in einer Ecke, befindet sich auch der Holzgalgen. Es ist die staatliche Hinrichtungskammer. Am Freitag, den 13. Mai 1960, eine Minute nach Mitternacht, hatten Smith und Hickok laut Urteilsspruch in die Ecke zu gehen. Der Tag verlief wie jeder andere auch. Hey, Perry! Hey, Kleiner! Was ist? Das sieht doch gut aus für uns. Sieht nur anscheinend gut aus. Bei diesen Nieten von Anwälten. Sag doch nicht immer anscheinend, wenn du scheinbar meinst. Perry hätte ihn vor Wut umbringen können, diesen Andy. Die College-Bildung seines Mitgefangenen war ihm ein Dorn im Auge. Im Mai 1960 befanden sich insgesamt 5 Gefangene im Todesgang. Der Fall von Lowell Andrews, genannt Andy, hatte in der Presse ebenso großes Aufsehen erregt wie der von Smith und Hickok. Hey Andy, du bist ja eine richtige Berühmtheit, habe ich gehört. Ja. Der junge Mann mit der Hornbrille hatte seine Familie abgeschlachtet, weil er es satt hatte, von allen für einen harmlosen Bücherwurm gehalten zu werden. Die Zeit war gekommen und ich habe getan, was ich tun musste. Psychiater hatten die Diagnose einfache Schizophrenie gestellt. Aber auch er war zum Tode verurteilt worden. Hey, Perry! Hey! Sprichst du nicht mehr mit uns? Ihr könnt mich mal. Ich mach nicht mehr mit. Ab Mitte Juni zog sich Perry gänzlich zurück. Er sprach nicht mehr mit den anderen und nahm weder Nahrung noch Wasser zu sich. Als man ihn am 5. Tag mit Gewalt füttern wollte, wehrte er sich so heftig, dass er sich selbst verletzte. Schließlich musste er künstlich ernährt werden. Die reine Schauspielerei. Wahrscheinlich will er, dass sie ihn für verrückt halten. Vielleicht ist er tatsächlich verrückt, wenn er sich auf diese Weise zu Tode fastet. Ich kenne ihn, der will ja bloß raus. Früher oder später kommen wir doch alle hier raus. Entweder wir gehen, oder man trägt uns in einem Sarg hinaus. Mir persönlich ist das ziemlich egal. Das Schlimme an dir ist, dass du keine Achtung vor dem menschlichen Leben hast. Wo ist Jesus? Wo ist Jesus? Der gelbe Vogel ist Jesus. Den ganzen Sommer trieb Perry zwischen halbwacher Betäubung und ungesundem Schlaf dahin. Im Frühherbst brachte ihm der Gefängnisdirektor eine Karte, die sein Vater geschrieben hatte. Sehr geehrter Herrn, ich erfuhr, dass Sie meinen Jungen wieder unter Ihrer Aufsicht haben. Bitte schreiben Sie mir, was er getan hat und ob ich kommen kann, um ihn zu besuchen. Mir geht es gut und das Gleiche hoffe ich von Ihnen. Tex Smith. Die Karte hat mir klargemacht, dass ich noch am Leben war. Und so habe ich es mir anders überlegt. Allen, die mir das Leben nehmen wollten, wollte ich es von jetzt an schwer machen. Ich wollte wieder kämpfen. Am nächsten Morgen bat Perry um ein Glas Milch. Willkommen daheim, Kleiner. 2 Jahre vergingen. Die zum Tode Verurteilten durften ihre Zellen nur verlassen, wenn sie einmal die Woche zum Duschraum geführt wurden. Abwechslung brachten nur die seltenen Besuche ihrer Anwälte oder Verwandten. Was ist eigentlich mit deinem Vater? Ich meine, warum hat er sich nie hier sehen lassen? Im Todesgang war es gewöhnlich so grau und still wie am Grunde des Ozeans. Perry kam es so vor, als lebte er tief unter Wasser. Aber es war nicht immer so. Dick schrieb in einem Brief an seine Mutter: Manchmal kann man sich selbst nicht denken hören. Gefangene werden in die Isolierzellen im unteren Stock in das Loch geworfen. Und viele von ihnen schlagen wild um sich und brüllen wie die Irren. Wenn du mir Ohrenwatte schicken würdest, würde man sie mir abnehmen. Keine Ruhe für die Verdammten. Ruhe! In dem verrotteten Gemäuer setzte sich im Winter die Kälte fest. Im Sommer glichen die Zellen stinkenden Hexenkesseln. Mir ist so heiß, dass meine Haut brennt. Ich sitze die ganze Zeit auf dem Boden. Mein Bett ist so verschwitzt, dass ich nicht darauf liegen kann. Und vom Gestank ist mir übel, weil wir nur einmal die Woche baden und immer dasselbe Zeug tragen. Die Glühbirne macht alles noch heißer. Während Perry die meiste Zeit schlief oder zeichnete, Andy haufenweise Romane und Gedichtbände verschlang, studierte Dick juristische Literatur. Er las alles, was ihm zur Anfechtung seines Gerichtsurteils nützlich sein konnte. Ständig verfasste er Bittbriefe, um eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu erwirken. Hey Kleiner, hast du gehört? Es hat geklappt. Sie wollen den ganzen Prozess nochmal aufrollen. Eine Revisionsverhandlung. Alle müssen sie nochmal antreten. Dieses Arschloch von Richter, unsere Anwälte, dieser beschissene Staatsanwalt. Jetzt zeigen wir es ihnen. Ich glaube, wir werden ihnen gar nichts zeigen. Der Fall war in der Rechtsgeschichte von Kansas einmalig. Alle Beteiligten mussten sich gegen die Anschuldigung zur Wehr setzen, einen ungerechten Prozess gegen Smith und Hickok geführt zu haben. Doch nach 8 Tagen Revisionsverhandlung wurde die Berufung verworfen und ein neuer Hinrichtungstermin festgesetzt. Der 25. Oktober 1962. Ich bin kein gottverdammter Mörder. Ich habe keine Menschen je auch nur ein Haar gekrümmt. Hickok und Smith überlebten dieses Datum. Andrews das seine einen Monat später nicht. Wir standen alle am Fenster und sahen zu. Es war kurz nach Mitternacht und die Kammer war hell erleuchtet. Wir konnten die Zeugen sehen, eine Menge Wachen, den Arzt und den Gefängnisdirektor. Bloß den verdammten Galgen nicht. Er stand um die Ecke. Aber wir sahen den Schatten, den er warf. Andy wurde vom Kaplan und 4 Wachen begleitet. Sie nahmen ihm seine Brille ab. Das war ein ziemlich jämmerlicher Anblick. Andy ohne seine Brille. Sie führten ihn hinein. Es war ganz still. Nur dieser Hund, der in der Ferne bellte. Und dann hörten wir es. Das Geräusch der Falltür. Dann war es wieder ganz still. Der alte Andy tanzte ganz schön lange herum. Muss eine hübsche Schweinerei gewesen sein, die sie da drin wegzuputzen hatten. Tatsächlich war er noch 19 Minuten am Leben. Andy! Am nächsten Morgen rief ich ihn. Wie immer, wenn ich aufwachte. Sie hatten seine Zelle schon sauber gemacht. Andy war ein komischer Junge. Kurz bevor sie ihn aufhängten, aß er 2 gebratene Hühner. Als er ging, lachte er und sagte, er glaube nicht an Himmel und Hölle, bloß an Erde zu Erde. Ich mochte ihn richtig gern. Ich glaube nicht an Himmel und Hölle, bloß an Erde zu Erde. Ja, was gibt's zu sagen zur Todesstrafe? Es ist reine Rache. Aber was ist gegen Rache einzuwenden? Wenn ich mit den Clutters verwandt wäre, dann fände ich keine Ruhe, bis die Schuldigen den Ritt auf der großen Schaukel gemacht hätten. Aber ich werde alles tun, um ihnen das zu versalzen. Ich bin für den Galgen. Solange jedenfalls, wie sie mich selbst nicht aufhängen. Aber dann wurde er doch gehängt. Nach 3 weiteren Jahren. In dieser Zeit nahmen sich 2 geschickte Anwälte des Falles an. Sie gelangten 3-mal bis vor das oberste Bundesgericht. Noch 3-mal verstrich der Termin der Hinrichtung. Dann, im März 1965, verfügte das oberste Gericht von Kansas, dass Smith und Hickok am Mittwoch, dem 14. April 1965, zwischen Mitternacht und 2 Uhr morgens gehängt werden. Ein Gnadengesuch an den Gouverneur wurde abgewiesen. Herr, wir sind in Not und Bedrängnis. Ungefähr 20 Zeugen waren anwesend, darunter Dewey und seine beiden Kollegen. Lass diesen Kelch an uns vorüber. Ich freue mich, Sie hier zu sehen, meine Herren. Dick schüttelte ihnen die Hand, bevor er die Stufen zum Galgen hinaufging. Herr, mache mit mir, was du willst. Ich möchte nur sagen, dass ich gegen niemanden irgendwelche bösen Gefühle hege. Die Welt, in die ihr mich schickt, ist besser als diese hier. Der Henker band ihm eine Maske um und legte ihm die Schlinge um den Hals. Der Herr erbarme sich deiner Seele. Dann öffnete sich die Falltür. Hickok hing 20 Minuten vor aller Augen, bis der Gefängnisarzt ihn endlich für tot erklärte. Hätte nicht gedacht, dass er das so durchstehen würde. Hatte ihn für einen Feigling gehalten. Die merken überhaupt nichts. Meinst du? Ich habe gehört, wie er nach Luft geschnappt hat. Der Herr gibt und der Herr... Da kommt Smith. Perry grinste Dewey an, als er ihn erkannte. Aber als der Gefängnisdirektor fragte, ob er noch etwas zu sagen hätte, wurde er ernst. Ich glaube, es ist eine verdammte Sache, jemanden auf diese Weise das Leben zu nehmen. Ich bin gegen die Todesstrafe. In moralischer und rechtlicher Hinsicht. Vielleicht hätte ich etwas beitragen können. Vielleicht hätte ich... Es wäre sinnlos, um Verzeihung zu bitten. Und auch unangebracht. Aber ich tue es. Ich bitte um Verzeihung. Stufen, Schlinge, Maske. Herr, mache mit mir, was du willst. Dewey öffnete die Augen erst wieder, als er das dumpfe Knacken des brechenden Halswirbels hörte. Die kindlich kleinen Füße von Perry zappelten vor ihm in der Luft. Nicht die Hinrichtung, sondern eine zufällige Begegnung auf dem Friedhof von Holcomb war es, die für Dewey den Fall Clutter endgültig abschloss. Wissen Sie gar nicht mehr, wer ich bin? Susan Kidwell. Susan, wie geht es Ihnen? Sehr gut, danke. Ich bin inzwischen an der Kansas University und studiere Kunst. Es macht mir große Freude. Nancy und ich wollten zusammen aufs College gehen. Manchmal denke ich daran. Plötzlich, wenn ich so glücklich bin, fallen mir alle Pläne ein, die wir gemeinsam hatten. Erinnern Sie sich noch an Bobby? Er hat inzwischen geheiratet. Ein sehr hübsches Mädchen. Das habe ich gehört. Und wie steht's mit Ihnen? Sie haben doch sicher viele Verehrer. Es geht. Nichts Ernstes. Da fällt mir ein, wie spät ist es eigentlich? Oh, ich muss mich beeilen. Auf Wiedersehen. Da lief sie. Eine junge Frau, wie Nancy es jetzt auch gewesen wäre. Alles Gute, rief Dewey ihr nach. Dann machte er sich selbst auf den Weg. Er tauchte in den Schatten der Bäume ein und ließ den weiten Himmel hinter sich und das Geräusch des Windes im Weizen. Kaltblütig. Wahrheitsgemäßer Bericht über einen mehrfachen Mord und seine Folgen. Von Truman Capote. Aus dem Amerikanischen von Kurt Heinrich Hansen. Dritter Teil. Die Ecke. Die Rollen und ihre Darsteller. Perry, Jens Wawrczeck. Dick, Jens Holger Kretschmer. Erwin Dewey, Peter Rühring. Harold Nye, Rainer Bock. Roy Church, Helmut Stange. Cullivan, Christian Baumann. Mrs. Meyer, Elisabeth Endres. Erzähler, Gerhard Garbers. In weiteren Rollen Martin Butzke, Ulrich Frank, Reinhard Glemnitz, Renate Grosser, Wolfgang Hinze, Rolf Illig, Fred Mehr, Andreas Neumann, Jule Ronstedt, Franz Rudnick, Jochen Striebeck, Peter Weiß. Ton und Technik Günter Hess und Daniela Röder. Assistenz Martin Trauner. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. Produktion Bayerischer Rundfunk 2002. Redaktion Erwin Weigel.